Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Patienten waschen, Medikamente verteilen, Verbände wechseln, Essen bringen, Essen wieder abräumen und so weiter und so weiter. Der ganz normale Wahnsinn in deutschen Krankenhäusern oder Pflegeheimen. Dazu aber kommt zu viele Patienten, zu wenig Pfleger. Die Bundesregierung will die Zahl der Auszubildenden in der Pflegebranche in den nächsten 4 Jahren deshalb um 10% erhöhen. Aber woher sollen in der Zwischenzeit die Fachkräfte kommen? Und wenn sie denn anderswoher kommen, sind es dann überhaupt Fachkräfte? In Bosnien zum Beispiel geht's innerhalb von nur 17 Tagen zur Krankenschwester. Srdjan Govedarica berichtet. Der erste Schritt zum Zeugnis ist ein kurzes und unkompliziertes Telefongespräch. Ich habe ein Angebot für einen Job in Deutschland. Jetzt wüsste ich gerne, wie lange das dauert. Das Zeugnis bräuchte ich Mitte Januar. Die junge Frau ist in Wahrheit ein Lockvogel des Online-Magazins Journal aus Sarajevo. Der Journalistin gelang es nach wenigen Treffen mit einem Kontaktmann, innerhalb von nur 17 Tagen ein Zeugnis zu bekommen, in dem ihr eine Umschulung zur Krankenpflegerin bescheinigt wird. Kostenpunkt umgerechnet 1.250 Euro. Es ist ein Originalzeugnis mit Brief und Siegel, ausgestellt von einer existierenden Bildungseinrichtung. Normalerweise hätte sie dafür mindestens ein Jahr lang die Schulbank drücken müssen. Journalredakteur Avdo Avdic. Seit Jahren schon weiß die Öffentlichkeit in Bosnien und Herzegowina mehr oder weniger Bescheid, dass es möglich ist, Schulabschlüsse auf diese Weise zu bekommen. Aber es fehlte jemand, der sich traut, so etwas zu machen. Mit der Aktion wollten die Investigativjournalisten auf ein Problem hinweisen, das in Bosnien und Herzegowina massenhaft vorkomme, sagt Journalist Avdo Avdic. Nach einigen Informationen sind etwa 5.000 solcher Zeugnisse in Bosnien und Herzegowina im Umlauf, nicht nur für medizinisches Personal. 5.000 Zeugnisse, die so oder so ähnlich zu bekommen waren. Die Recherche hat in Bosnien und Herzegowina hohe Wellen geschlagen und auch schon erste Folgen. So sollen etwa die Bildungsabschlüsse aller Mitarbeiter im gesamtstaatlichen Parlament überprüft werden. Laut dem Leiter der Parlamentsverwaltung, Kenan Vehabovic, warte man nur noch auf das Go der Datenschutzbehörde. Wir gehen davon aus, dass wir sehr bald eine Stellungnahme der Datenschutzbehörde bekommen werden und dann können wir mit der Überprüfung beginnen. Das wird nicht viel bringen, sagt Journalist Avdo Avdic, denn so lassen sich höchstens gefälschte Zeugnisse identifizieren, gekaufte Originalzeugnisse aber nicht. Hierfür müssten laut Avdic die Mechanismen der Betrugsmasche aufgedeckt und strafrechtlich verfolgt werden. Doch die Staatsanwaltschaft unternehme so gut wie gar nichts, sagt Avdo Avdic. Als wir die Idee für die Geschichte hatten, haben wir als erstes recherchiert. Und als wir alle relevanten Dokumente zusammen hatten, haben wir festgestellt, dass sie der Staatsanwaltschaft bereits im September vorlagen. Sie hätte Ermittlungen aufnehmen müssen, hat das aber abgelehnt. Laut dem jüngst veröffentlichten Migrationsbericht sind 2016 und 2017 mehr als 50.000 Bürger Bosnien und Herzegowinas nach Deutschland ausgewandert. Viele von ihnen haben in Deutschland Jobs in sogenannten Mangelberufen, also auch im medizinischen Bereich. Ihre bosnischen Abschlüsse müssen sie sich in Deutschland anerkennen lassen. Zuständig sind Anerkennungsstellen der Bundesländer. Im Zweifelsfall kommt die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultusministerkonferenz ins Spiel. Sie erstellt im Auftrag der Anerkennungsstellen der Länder Gutachten und prüft ausländische Dokumente. Auf Anfrage des ARD-Studios Südosteuropa heißt es von dort, dass die beschriebenen Vorfälle aus Bosnien und Herzegowina bekannt seien und die zuständigen Anerkennungsstellen bereits informiert worden sind. Journalist Avdo Avdic glaubt, dass es schwierig wird, diesen Betrug zu beenden, solange die Masche in Bosnien nicht ausermittelt und geklärt ist. Bis dahin können die Deutschen nichts anderes tun, als bosnische Arbeitskräfte zu meiden. Denn wenn sie nicht wollen, dass Automechaniker Kranke behandeln, dann müssen sie verhindern, dass Menschen mit solchen Zeugnissen ins System eindringen.